Anfang, Führung und Ende eines Krieges. Fünftens. Im Felde. Interzinie. Ein Krieg beginnen. Bellum committere. Einen Krieg mit dem Angriff auf eine Stadt beginnen. Bellum appropriando urbe ordire. Wird im Passiv gebraucht. Nein, nicht im Passiv, das ist die Deponens. Bellum ab opponianda urbe ordiri. Und steht im Ablativ. Ins Feld ziehen. Ad bellum se movere. Sich zum Krieg bewegen, also. Okay. Die Feindseligkeiten eröffnen. Den Krieg beginnen. Signa inferre. Hostilia coeptare. Belli initium facere. An einem Krieg teilnehmen. Oder sich an einem Krieg beteiligen. In societatem belli venire. Die Stadt des Krieges kommen. Die Gesellschaft des Krieges kommen eigentlich. Bello se interponere. Sich in einen Krieg einmischen. Steht im Ablativ. Oder im Dativ. Bello se interponere. Einen Krieg mit vereinten Kräften führen. Bellum conjunctis viribus gerere. Bellum collatis viribus gerere. Einen Angriffskrieg führen. Bellum inferre. Krieg eintragen. Die Offensive ergreifen. Hostem ultra lacessere. Aha, das ist also praktisch. Den Feind jenseits reizen. seine Taktik, Strategie ändern. Rationem grandi belli mutare. Rationem von Ratio. Grandi belli mutare. Gerund mit Genitiv. Die Kriegstaktik, die Taktik des Kriegführens ändern. Strategie des Kriegführens ändern. Rationem grandi belli mutare. Es ist Gerundiv eigentlich, genau. Einen Krieg mit Zängen und Brennen führen. Urendo, populandoque bellum gerere. Urendo, populandoque bellum gerere. Im ganzen Lande lodet die Kriegsflamme empor. Tota terra bello ardet. Tota terra bello flagrat. Mani, von feindlichen Truppenmassen überschwemmt sein. Manis hostium copis oppressum esse. Gegen alle Bewegungen des Feindes Vorkehrungen treffen. Ad omnis hostium motus accurre. Ad omnis hostium motus accurre. Ah, motus, muss langsam. Ad omnis hostium motus accurre. Den Kriegsschauplatz verlegen. Locum belli grandi mutare. Den Kriegsschauplatz in ein anderes Land verlegen. Bellum in alium terram transferre. Den Kriegsschauplatz in ein anderes Land verlegen. Den Kriegsschauplatz verlassen. Abello discedere. Der Krieg kommt zum Stillstand. Bellum consistit. Bellum consistit. Der ganze Krieg kommt vor den Toren einer Stadt zum Stillstand. Totius bellium petus consistit ad Moena. Moenia pedia licuius. Totius bellium petus consistit ad moenia corpidia liquius. Den Krieg fortsetzen. Bellum prosequi. Oder bellum renovare. Oder bellum instaurare. Den Krieg bis zum Äußersten fortsetzen. Extrema belli prosequi. Einen Krieg beenden. Bellum conficere. Einen unglücklichen Krieg überstehen. Bellum misero profungi. Bellum misero profungi. Finish.